ich lasse dann auch regelmäßig die Teilnehmerlisten durchführen. Ab einer bestimmten sozusagen Fehlquote ist es eigentlich nicht mehr möglich, Entscheidungen zu erteilen, sodass ich Sie wirklich auffordern möchte, regelmäßig dabei zu sein. Ein-, zweimal fehlen ist, ist zu tolerieren, aber darüber hinaus wird es dann schwierig, noch legitim einen Schein zu erteilen. Insoweit möchte ich da an Sie appellieren, hier das regelmäßig wahrzunehmen. Sie müssen natürlich, das habe ich gesagt, die Sitzung vor- und nachbereiten, insbesondere die Texte lesen, damit wir hier eine fundierte Diskussion führen können. So, dann zum Referat habe ich schon einige Sachen gesagt. Auch diejenigen, die hier keinen Schein machen wollen, möchte ich auffordern, in einer Referatsgruppe mitzuwirken, sodass jeder sich hier individuell einbringen kann. Es ist natürlich bei dieser Anzahl von Leuten, meine ich, unumgänglich, dass wir Gruppen bilden, ja? Also dass sie die Referate dann in Gruppen halten, in Teams quasi vorbereiten, und wir werden diese Teams in der nächsten Sitzung festlegen. Also das erste Team werden wir heute festlegen, die also den ersten Text vorbereiten. Ansonsten werde ich das auf der Grundlage Ihrer Präferenzen, die ich nachher erfrage, werden wir das in der nächsten Sitzung dann festzurren. Also hier sozusagen als Teamleistung, als Gruppenleistung die Referate. Sie stellen in den Referaten die Texte vor, Sie präsentieren die Texte. Es steht Ihnen offen, in den Referaten eben auch eigene Themenschwerpunkte zu setzen, wie der Kommilitone eben angesprochen hat, also hier durchaus eigene Akzente zu setzen. Sie bringen in das Referat weitere Literatur ein. Ja? Also nur den Text darzustellen reicht nicht aus, sondern Sie müssen sich da zusätzliche Dinge anlesen. Das Referat muss mit zwei Dingen verknüpft sein. Zum einen erwarte ich eine, ich sage mal, Visualisierung. Das heißt, Sie arbeiten entweder mit Folien und die Folie soll oder die Folien sollen mehr umfassen als nur das Handout aufzulegen. Ja? Sondern versuchen Sie das Ganze etwas ansprechend zu präsentieren, Ihren Zuhörern zu visualisieren und damit eben etwas zu illustrieren. Sie können also mit Overhead-Folien arbeiten. Sie können die Tafel nutzen, Sie können aber, auch wenn Sie das mögen, eine PowerPoint-Präsentation vorbereiten, dann mir aber bitte rechtzeitig vorher Bescheid geben, damit ich hier die Technik installieren kann, dass wir hier einen Beamer haben und dann können Sie auch mit Beamer präsentieren. Also diese Option haben Sie, mir ist nur wichtig, dass Sie präsentieren, dass es sozusagen nicht nur ein Monolog ist, der so vorgetragen wird, damit sozusagen auch alle hier etwas mitnehmen können. Das ist die eine Sache, Präsentation. Das zweite, schriftliches Handout. Also mit jedem Referat sollte eine A4-Seite, sagen wir Handout, ausgegeben werden, wo Sie die wichtigsten Thesen, die wichtigsten Inhalte resümieren und möglichst auch eine knappe Liste der Literatur, die Sie hinzugezogen haben, das also dokumentieren. Ja? Also ein Handout, damit jeder hier auch was mitnehmen kann. Und die dritte Sache, die mit dem Referat verbunden ist, und ich denke, das lässt sich sehr gut dann auch arbeitsteilig organisieren in den Gruppen, ist die Moderation der Diskussion. Diskussion heißt eben nicht nur warten, was gesagt wird, sondern dass Sie diese Diskussion auch vorbereiten. Also Sie müssen sie vorstrukturieren. Sie müssen Fragen erarbeiten. Sie müssen Diskussionsimpulse erarbeiten. Wie auch immer provokante Fragen, wie die Diskussion stimulieren können, vorbereiten, vielleicht auf einer Folie abbilden. Es reicht also nicht sozusagen jetzt mal zu warten, was kommt so, was sagen die Leute, sondern versuchen Sie bitte diese Diskussion auch wirklich systematisch zu strukturieren, vorzubereiten, damit Sie entsprechende Impulse setzen können. Und es wird natürlich erwartet, dass Sie dann auch moderierend tätig sind. Also nicht nur zuhören, sondern dann schon ein Stück weit moderieren, eingreifen, das Ganze auch etwas steuern. Ja? Also ich habe vor, mich dann relativ zurückzuhalten und denjenigen, die die Referate machen, dann auch wirklich hier die federführende Rolle zu überlassen. Also dass sie versuchen sollten, hier die Diskussion entsprechend zu strukturieren. So, das lässt sich aber, denke ich, auch arbeitsteilig in den Referatsgruppen dann ganz gut organisieren. Den Abschluss eines jeden Referates sollte eine kurze Zusammenfassung bilden. Also das können ein paar Sätze sein, wo Sie dann einfach nochmal resümieren nach der Diskussion, was sind die wesentlichen Punkte gewesen. Also da müssen Sie einfach ein bisschen notieren, sich dann was notieren während der Diskussion. Auch das kann man eben arbeitsteilig machen, der eine moderiert, der andere protokolliert, ja. Und dass man dann sagt, also wir haben folgende Punkte, haben sich jetzt als Kernpunkte, als Knackpunkte herausgestellt in der Debatte. Erstens, zweitens, drittens. Folgende Kontroversen konnten wir eigentlich nicht lösen. Es gibt einerseits diese Auffassung, andererseits diese Auffassung. In folgenden Sachbereichen gibt es Pro-Argumente, Kontra-Argumente. Sie lassen sich nicht endgültig klären, nicht endgültig lösen. Es ist anscheinend eine offene Frage. Also, dass Sie sozusagen nochmal resümieren, was ist eigentlich hier debattiert worden? Wo lagen die Kontroversen? Wo lagen die Interessensbereiche auch der Diskutanten? Sodass wir sagen können, gut, und das haben wir jetzt aus der Diskussion mitgenommen. Ja, dass das so einfach in ein paar abschließenden Sätzen resümiert wird. Und ich denke, dann hat man da auch einen ganz guten Abschluss der einzelnen Sitzungen. So, das zu den Referaten. Ich hatte gesagt, als Einstieg in das Referat sollte dieser Input auch dienen. Ja? Das ist sozusagen eine kurze Begriffsbestimmung und da steht es Ihnen natürlich frei zu sagen, ja, wir haben uns jetzt mit dem Text auseinandergesetzt und haben festgestellt, folgende Begriffe sind eigentlich auch noch wichtig. Und die wollen wir zusätzlich noch definieren. Das steht Ihnen natürlich frei zu sagen, ja, wir haben hier zwar als Input jetzt Nationalstaat und Europäische Union, aber uns scheint es wichtig, zur Klarheit des Themas noch folgende Begriffe ergänzend voranzustellen, zu definieren. So, und dann hat man den sozusagen definitorischen Einstieg in die Einzelthemen. So, zu den Referaten noch Fragen. Ich komme dann zum schriftlichen Teil. Halbe Stunde. Ich würde es ein bisschen, eine halbe Stunde, ich würde es von den Referatsgruppen auch etwas abhängig machen. Wenn wir jetzt wirklich angenommen 3, 4 Leute haben, dann haben wir da eine Toleranzbreite auch bis 40 Minuten, ja, zur Präsentation. Plus Diskussion, ja. Plus anschließender Diskussion. Ja. Also das hängt jetzt wirklich von der Größe der Gruppen ab. Also 30 Minuten haben Sie auf jeden Fall. Und wenn das jetzt größere Gruppen sind, dann kann das ruhig auch schon mal 45 Minuten, 45 Minuten gehen. Weil sonst ist das ja zu knapp. So, dann zum schriftlichen Teil. Also um einen Leistungsnachweis zu erwerben, müssen Sie ein Essay schreiben. Dieser Essay muss zum Ende des Semesters abgegeben werden. Das heißt also, der Abgabetermin wäre der 16.07., die letzte Sitzung. Er soll zwischen 5 und 6 Seiten umfassen. Das sind 17.000 bis 20.000 Zeichen. Also das ist so eine Toleranzbreite, aber gibt Ihnen eine relativ klare Orientierung. 17.000 bis 20.000 Zeichen, das sind so ein 6-Seiten-Text dann. Und inhaltlich gibt es für den Essay 2 Optionen. Die eine Option wäre, Sie nehmen sich aus einem hier behandelten Basistext eine zentrale These, die darin diskutiert wird, und diskutieren die in Ihrem Essay, behandeln die in Ihrem Essay, unter Hinzuziehung weiterer Literatur. Also Sie nehmen einen Basistext, gucken, was ist dort so eine zentrale Aussage, eine zentrale These oder Kontroverse. Und Sie können diese dann in Ihrem Essay aufgreifen, analysieren, aus verschiedenen Perspektiven diskutieren, indem Sie neben dem Basistext weitere Texte hinzuziehen. Das ist also die eine Möglichkeit, Diskussion einer zentralen These aus einem Basistext. Die zweite Variante ist die, dass Sie aus dem Seminarprogramm oder aus den hier behandelten Themenbereichen sich einen konkreten Gegenstandsbereich von Europäisierung herausnehmen. Das kann ein ganz konkretes Feld sein. Das kann, dass Sie sagen, ich nehme mir Europäisierung der Umweltpolitik oder ich nehme mir Europäisierung der öffentlichen Verwaltung. Dass Sie also einen konkreten Gegenstandsbereich aus dem Seminarprogramm nehmen und diesen analysieren und diskutieren. Ja, dass Sie den also nochmal ausführlicher behandeln. Und da sind also auch solche Vorschläge willkommen, dass man sagt, ich interessiere mich besonders für dieses Land etwa, für ein europäisches Land und möchte mal die Europäisierung in der Umweltpolitik am britischen Beispiel darstellen. Da gibt es auch Literatur von Knill und anderen dazu, sodass Sie hier ein fokussiertes Feld, ein engeres Feld der Europäisierungsforschung herausgreifen und dieses genauer analysieren und durchdringen. Also diese beiden Optionen haben. Das wären die Voraussetzungen für den Erwerb eines Leistungsscheins. Ich bewerte sowohl das Referat plus Diskussion als auch den Essay. Also es sind dann zwei Noten, die Sie bekommen. Und eine weitere Note gibt es dann für diejenigen, die die Modulabschlussprüfung ablegen wollen. Also ich habe mich da nochmal kundig gemacht, weil mir das etwas unübersichtlich war, wie sich das verhält mit den Leistungsanforderungen bei Modulabschlussprüfungen. Also hier ist es so, in der BA-Phase, dass Sie als Leistung der Modulabschlussprüfung, wenn Sie die machen wollen, hier im Bereich E noch ein zusätzliches Essay schreiben. Und das, dafür haben Sie aber etwas mehr Zeit, nämlich bis zum 1.9. für den zweiten Essay. Hier bei mir haben Sie bis zum 1.9. Zeit für diejenigen, die die Modulabschlussprüfung machen wollen. Das wird dann nochmal separat benotet. Informieren Sie sich aber bitte über die formalen Voraussetzungen zur Anmeldung für diese Modulabschlussprüfung. Denn da gibt es Fristen. Da müssen Sie sich an bestimmte Fristen halten. Im Mai gibt es da einige Deadlines, die zu beachten sind, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber da müssen Sie auch Formulare ausfüllen, die im Netz stehen, ja, um sich für eine Modulabschlussprüfung anzumelden, müssen Sie also hier bestimmte Formulare einreichen beim Prüfungsamt zu bestimmten Fristen und dann müssen Sie auch die Prüfungsleistungen erbringen. Wenn Sie sie dann nicht erbringen, wird das wohl mit 5 bewertet, wenn Sie es nicht fristgerecht erbringen. Also das heißt, wenn Sie angemeldet sind zur Modulabschlussprüfung, müssen Sie die Seminarleistung erbringen. Ja? Also informieren Sie sich dann nochmal über die formalen Voraussetzungen. Wenn Sie also Interesse haben, hier in dem Bereich, in dem Seminar, eine Modulabschlussprüfung im Bereich E abzulegen, dann müssen Sie das rechtzeitig formell absichern. Inhaltlich müssen Sie hier einen zweiten Essay schreiben und diesen, der ist vom Umfang her wie der erste. Inhaltlich würde ich das individuell diskutieren, würde ich das bilateral abstimmen mit denjenigen, die sich dafür entscheiden. Ja, also da habe ich jetzt keine Standardvorgaben, sondern das würde ich mit denjenigen, die die Modulabschlussprüfung machen wollen, dann auch diskutieren. Und terminlich ist es so, dass Sie den Essay bis zum 1.9. abgeben müssen. So. Okay. Und das wird separat benotet. Ja? Also diese Modulabschlussprüfung wird separat benotet. Ich wollte fragen, für ein Zweitfach, wo ich mit Teilnahmebescheid im Zweitfach ohne Leistungsnachweise oder. Also wie gesagt, Teilnahmevoraussetzung ist, dass Sie sich an einer Referatsgruppe beteiligen. Das heißt, die mündliche Leistung müssen Sie erbringen, ob Sie den Schein wollen oder nicht. Aber wenn Sie nur einen Teilnahmeschein haben wollen, dann kann ich auf die schriftliche Leistung verzichten. Ja? Also für diejenigen, die einen benoteten Leistungsschein haben wollen, ist die schriftliche Leistung Pflicht. Aber für diejenigen, die jetzt nur einen Teilnahmeschein brauchen, reicht die mündliche Leistung. Aber die ist dann eben auch vorgegeben. So, was kam noch für Fragen in anderen Seminaren, wie die Äquivalenz zwischen Studienpunkten und Credit Points ist? Also ich habe mir sagen lassen, die hier aufgeführten Studienpunkte, und Sie kriegen hier 5, sind identisch mit Credit Points. Ja? Also weil da mal die Nachfrage kam, ob es da eine Umrechnungsformel gibt. Also es sind Credit Points, quasi die international anerkannten Credit Points sind für die Erasmus-Studenten. Diese Frage kam schon mal. Also es sind Studienpunkte hier, sind Credit Points. So. Ja, noch Fragen zu den Formalen? Das Referat an das Essay, wie werden Sie gewichtet? Ist das 2050 oder? Also abgesehen von der Modulabschlussprüfung, die nochmal separat ist, aber ansonsten mache ich das 50-50. Ja. Also ein gewisses Problem ergibt sich natürlich daraus, wenn wir jetzt Referatsgruppen haben, das ist klar. Aber ich werde mich da bemühen, eine individuelle Benotung zu machen. Also keine Gruppennote. Ich halte das für problematisch, weil sie nur bedingt Einfluss auf die Zusammensetzung der Gruppen haben werden, sodass sie möglicherweise, wenn wir dann die Gruppen festlegen, thematisch einfach mit jemandem zusammenkommen, ja, wo sie jetzt sozusagen selbst keinen Einfluss drauf haben. Insoweit werde ich mich da bemühen, oder werde es eben so machen, eine individuelle Benotung der mündlichen Leistung zu machen, keine Gruppennote. Ja, sondern so, wie sie sich individuell in die Referatsgruppe und in die Diskussion einbringen, so wird die Note sein. Und ich habe es bisher immer so gehandhabt, und da würde ich Sie eben auch bitten, das entsprechend wahrzunehmen, dass wir im Anschluss an die Sitzung, im Anschluss an die Referate dann, also wenn die Sitzung vorbei ist, ich Ihnen ein mündliches Feedback gebe. Also dass die Referatsgruppe dann kommt und wir uns hier ein paar Minuten Zeit nehmen und ich das mit Ihnen spreche, damit ich auch begründen kann, warum ich das jetzt wie benotet habe. Ja? So, sonst noch Fragen? Also es wäre ja nett, wenn vielleicht von den anderen jemand mal eins runtergehen könnte, die, das wäre für hier für die Gruppe. Also ich werde die Sachen auf jeden Fall ins Netz stellen lassen, sodass Sie das dann nochmal einsehen können. Ja. Ich weiß nicht, haben wir einen Moodle-Kurs? Wie bitte? Haben wir einen Moodle-Kurs für diesen Veranstaltung? Ein was? Ein Moodle-Kurs. Ein Modul. Ach so. Nee, das ist ja noch. Also das ist halt nee, höre ich jetzt auch zum ersten Mal. Ja. Ja, muss ich Sie einfach dann darauf verweisen, dass ich es ins Netz stellen muss und dann. Und wo lassen Sie das dann ins Netz stellen? Also ich muss mich da auch erstmal informieren. Also es gibt ja über das LSF-System die Möglichkeit, Dinge ins Netz stellen zu lassen. Ob das nun direkt unter dem Seminar ist, also ich muss mich da erstmal kundig machen. Ja, da gut, wie die Möglichkeit ist. Ja, unter dem LSF kann man ja, glaube ich, Dokumente und Materialien online stellen. Ich glaube, dass das Moodle ist. Ach, das ist ja. Das. Gut, dann wer würde sich spontan bereit finden, nächste Woche den Text zu präsentieren von Sturm für hier? Ja? Gibt es noch jemanden, der sich Sie beide? Okay, dann würden Sie mir die Namen. Wojcik, bei all your Vorname? Małgorzata. Oh. M. Ja. Carsten Stanger. Das wäre also der Text. So, und alle anderen würde ich jetzt bitten, ich habe hier eine Liste. Dass Sie sich hier eintragen, Namen und E-Mail-Adresse bitte möglichst deutlich schreiben in Buchstaben, weil ich daraus dann eine Teilnehmerliste erstellen lassen möchte. Fachrichtung Studiengang und dann hier das gewünschte Referatsthema. Ich muss ausdrücklich dazu sagen, dass ich also hier nicht garantieren kann, dass Sie das dann auch bekommen. Sie haben also jetzt die Möglichkeit, hier eine Präferenz einzutragen. Ich sehe das dann durch und schaue, dass ich diesen Präferenzen auch möglichst gerecht werden kann. Wenn aber, und das ist wahrscheinlich, sich der Fall einstellt, dass bestimmte Themen auf besondere Resonanz stoßen und besonderes Interesse wecken und sich hier das dann konzentriert auf bestimmten Sitzungen, dann muss ich da relativ willkürlich umsortieren. Ja, also dann muss ich sie da umsortieren. Es geht ja auch jetzt nicht nach der Reihenfolge, wer zuerst kommt, sondern ich mache das relativ willkürlich, dass ich dann gucke, wie wir dann halbwegs zahlenmäßig vertretbare Gruppen hinbekommen und auch alle Themen abgedeckt haben. Ja? Also ich würde das dann umsortieren und Ihnen die Gruppen dann nächste Woche mitteilen. Ja? Also Sie haben jetzt Gelegenheit, sich einzutragen. Bitte tragen Sie auch hier in der entsprechenden Spalte ein, ob Sie einen Leistungsnachweis machen wollen, ja oder nein, und ob Sie die Modulabschlussprüfung anstreben, ja oder nein. Ja? Das würde ich Sie jetzt bitten, hier einzutragen und dann, Sie wissen, vielleicht können wir wieder eins. So, und der letzte organisatorische Hinweis betrifft zwei Veranstaltungsankündigungen, auf die ich Sie aufmerksam machen möchte. Das eine, ich gebe da mal ein Zettel rum, ich habe leider nicht so viele, lassen Sie es einfach mal umgehen, ist ein Hinweis auf das Kolloquium des Georg-Simmel-Zentrums für Mikropolenforschung. Das in diesem Semester unter der Überschrift steht Korruption in der Stadtpolitik. Das ist also eine Vortragsreihe der Humboldt-Uni und speziell eben dieses Georg-Simmel-Zentrum für Metropolenforschung, das jeweils montags 18 bis 20 Uhr hier an der Uni in diesem Raum Vorträge anbietet, die also offen sind von verschiedenen Referenten, wenn ich es richtig sehe, auch internationale, nee, sind hauptsächlich deutsche Referenten, ja, und die zu den verschiedenen stadtpolitischen Themen im Zusammenhang eben mit der Korruptionsproblematik vortragen. Federführend wird das koordiniert von Martin Woltermann hier am Institut. Und diese Vorträge sind also offen, sie sind dazu eingeladen, die sind also jeweils hier im Sommersemester 18 bis 20 Uhr montags hier im Raum. Das zweite, also die eine Ankündigung, das zweite ist der Hinweis auf das verwaltungspolitische Kolloquium, das auch schon seit vielen Jahren als Kooperationsvorhaben, Kooperationsveranstaltung verschiedener Berliner und Brandenburger Institutionen, Unis, Fachhochschulen durchgeführt wird und in diesem Semester koordiniere ich das zusammen mit Helmut Wollmann, der ja früher hier Professor auch war. Wir haben das also für dieses Semester zusammengestellt. Das ist eine Gemeinschaftsveranstaltung der Humboldt-Uni Berlin, der Hertie School of Governance in Berlin, der Uni Potsdam, der FHTW Berlin, des DIFU, des Deutschen Instituts für Urbanistik und der deutschen Sektion des Internationalen Instituts für Verwaltungswissenschaften, das seinen Sitz hier am BMI, am Bundesinnenministerium hat. Und in diesem Kolloquium geht es um verschiedene verwaltungspolitische Themen. Das Kolloquium findet immer freitags statt, von 14.15 Uhr bis 16.30 Uhr, also immer bedeutet, wir haben regelmäßig freitags, wir haben vier Veranstaltungen im Sommersemester, am 16.05., 6.06., am 13.06. und am 4.07. Sie können sich die Themen dann anschauen, das hängt hier auch aus. Und ja, Sie können hier ein relativ breit gefächertes Publikum erwarten aus Verwaltungspraktikern der Berliner Szene, also der Landesszene, aber auch der Bundesszene, kommen viele aus dem einige Leute aus dem BMI, aus dem Bundeswirtschaftsministerium, aus Berliner Senatsverwaltung, also sie haben die Praxis sozusagen, Politik- und Verwaltungspraxis anwesend, aber sie haben auch die Wissenschaft dabei, Studierende sind herzlich willkommen, es sind eine Reihe von von Professoren, Wissenschaftlern dabei, aber auch Politikberatern, Verwaltungsberatern. Die Beratungsunternehmen sind vertreten, auch mit der Hertie School, die ja dann eine starke Anbindung an die Beraterszene hat. Sodass das ein recht interessantes, breit gefächertes Publikum ist. Und wir würden uns freuen, wenn Sie die Möglichkeit wahrnehmen, hier diese Vorträge sich anzuhören und das dann in lebendiger Runde zu diskutieren. Die Veranstaltungen finden teils in der Humboldt-Uni statt, im Hauptgebäude, Raum 3119. Und zwei Veranstaltungen finden auch in der Hertie School auf Governance statt. Und es ist ja auch mal ganz attraktiv, sich diese Schule mal von innen anzuschauen. Es gibt danach immer einen Umtrunk. Also, wen das interessiert, sich das anzuhören, der ist hier ganz herzlich willkommen. So, das an einführenden Worten. So, wir haben nochmal die Gelegenheit zurückzufragen, nochmal einen oder anderen Punkt hinzuweisen. So, wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich einmal versuchen, einen ersten thematischen Einstieg in das Europäisierungsthema zu finden. Ja, also. Dass wir diese Lehrveranstaltung durchführen, dass wir dieses Thema hier gewählt haben, resultiert ja aus der Tatsache, dass die europäische Integration immer mehr zu einem wichtigen Thema geworden ist in Wissenschaft und Politikpraxis, dass man vom Bedeutungszuwachs der europäischen Integration, der europäischen Institutionen spricht, man auch von einem Bedeutungszuwachs des Europäisierungsprozesses spricht. Das Ganze ist auf einer relativ allgemeinen Ebene. Man sagt, ja, es gibt einen Bedeutungszuwachs. Es wird immer wichtiger, immer relevanter. Was würden Sie sagen, woran kann man eigentlich diesen Bedeutungszuwachs, diesen Relevanzgewinn ablesen? Welche Erscheinungsform, welche Prozesse haben Sie im Blick oder lassen Sie aus Ihrer Sicht beobachten, die diese These und dieses Argument vom Bedeutungszuwachs der europäischen Integration, vom Bedeutungszuwachs der Europäisierungsprozesse stützen? Woran kann man das ablesen? Was sind Indikatoren, was sind Erscheinungsbilder, die die Forschung, aber auch die Politik veranlassen zu sagen, es gibt einen Bedeutungszuwachs, es gibt einen Relevanzgewinn. Warum? Warum ist das so? Woran kann man das ablesen? Woraus wird es ersichtlich? Was würden Sie sagen? Können wir relativ unsystematisch jetzt zusammentragen. So einfach mal ein paar Argumente. Was spricht dafür, dass das Ganze bedeutsamer geworden ist? Alle sagen, es ist bedeutsam. Es ist wichtiger. Die EU wird immer wichtiger. Die europäische Integration wird immer wichtiger als Gegenstandsbereich. Europäisierungsprozesse sind immer greifbarer. Ja, warum? Wo wird es sich? Versuchen wir das mal ein bisschen analytisch aufzudröseln. Ja. Vielleicht zum Beispiel, dass der EU-Recht jetzt voran zum Vorgang im Nationalrecht ist? Ja. Man könnte also sagen, im Bereich der Rechtssetzung, und der Vorrangigkeit des EU-Rechts. Also man könnte sagen, im Bereich der Rechtssetzung werden europäische Rechtsregeln immer wichtiger und nicht nur quantitativ, sondern wie Sie sagen auch qualitativ, indem sie diesen Vorrangcharakter haben. Auf dem Bildungssystem, wenn wir jetzt aktuell in Deutschland sind, das wäre halt eine Vereinheitlichung von Bildungsanforderungen. Ja. Woran denken Sie da genau? Zum Beispiel an was? An den Bachelor. Ja, also in dem Bologna-Prozess als Anleitung im Bereich des Wissenschafts- und Bildungssystems. System. Sie sind aber bei einem konkreten Politikfeld, ja, also man könnte sagen, ja, die Policies, spielen eine Rolle. Bildungspolitik als ein Politikfeld, das offensichtlich immer stärker europäisiert wird und so etwas wie Konvergenz erkennen lässt. Zumindest auf den ersten Blick. Ja, ja, was kann man noch sehen? Der ständig wachsende Einfluss auf die nationalen Gesetzgebungsprozesse durch Rahmengesetzgebung, durch Verordnungen, durch Richtlinien und so weiter. Ja, das geht in die Richtung Rechtsetzung. Also wenn Sie sagen, einerseits haben wir diesen Vorrang des EU-Rechts gegenüber nationalem Recht, könnte man sagen, andererseits sind nationale Systeme, sind nationale Parlamente und Regierungen zunehmend sozusagen durch europäisches Recht restringiert, eingeschränkt oder müssen dieses umsetzen in nationales Recht. Ja? Nicht nur die Vorrangigkeit, sondern auch der Druck, der vom EU-Recht, von den Richtlinien und so weiter ausgeht, auf die nationalen Parlamente. Ja? Ja, vielleicht zur Konzept europäische Außenpolitik. Ich weiß nicht, wenn man das über auch Europäisierung sagen kann, aber vielleicht gibt es auch eine Verbindung damit auch. Außenpolitik und ein Europa oder EU als ein Faktor. Ja, ja, ja. Also einerseits, wir werden es noch behandeln, die Frage der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, ja, als eine Säule sozusagen im europäischen Integrationsprozess, der als Politikfeld zunehmend eine Rolle gespielt hat. Und andererseits aber auch die Perspektive, nicht nur gemeinsam Politik zu machen, dieses Politikfeld zu integrieren, sondern auch als internationaler Akteur zu agieren, sozusagen die EU als international präsenter Akteur. Das kann man mit einem Fragezeichen versetzen oder versehen, inwieweit handelt die EU tatsächlich als ein Akteur in internationalen Organisationen oder nicht letztlich doch als viele nationale Akteure, aber zunehmend die EU eben präsent in internationalen Verbünden, internationalen Organisationen und nicht zuletzt im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik in Krisensituationen als sozusagen außenpolitisch wirksame Kraft. Ja. Also einerseits Integration im Politikfeld, andererseits als eigener Akteur präsent sein. Ja? Weil die territoriale Ausweitung des EU-Raums oder in Bezug auf Osterweiterung läuft immer noch weiter. Ja, also wenn wir, das wäre sozusagen die Erweiterungsperspektive, während wir mit den Argumenten, die eben kamen, also mehr Rechtsetzung, Vorrangigkeit des EU-Rechts, man sagen könnte, wir haben eine Vertiefung, wir beobachten eine Vertiefung der EU, indem sie sich stärker integriert, indem sie eigene Institutionen schafft, indem sie nationale Politikfelder immer mehr integriert und europäisiert. Läuft eine andere Argumentation, die für den Bedeutungszuwachs spricht, eher in Richtung der Erweiterungsperspektive. Also Vertiefung einerseits, Integration einerseits, Erweiterung andererseits, indem ich also von den ursprünglich 6 Gründungsmitgliedern inzwischen eben auf 27 hoch bin und mit Aussicht auf weitere Zuwächse quasi, sodass wir also diese Erweiterungsperspektive haben. Also weiter, tiefer. Ja? Diese beiden Perspektiven, man da eigentlich unterscheiden kann. Ja, was kann man noch sehen? Wie können wir es noch ablesen? Und wie ist es mit dem Politiksystem? Also wir haben ja jetzt die Policies angesprochen, Bildungspolitik kam als Beispiel, man könnte verschiedene andere Bereiche, Regulierungspolitik. Das ist an der eigenen politischen Recht, der das auch gibt. Europäischen Ländern politische Rechte genießen, die ich vorher nicht hatte. Ja. Sozialrechte, aber auch politische Rechte. Ja, ja. Also im Bereich der politischen Rechte, des Wahlrechts etwa, haben wir eine Integration. Ja. Das wäre sozusagen auch die Integrationsperspektive, ja, die Vertiefung der EU, in dem sozusagen es da auch eine Angleichung der politischen Rechte gibt. Aus Bürgerperspektive, aus Bürger- und Wählerperspektive, wenn wir sagen, ein Stück weit höher gehen und uns das Politiksystem der EU anschauen, die eigenen Institutionen der EU, wo würden Sie sagen, ist es da eine Weiterentwicklung? Ja, die Bedenken zu weit, die auch nicht ja, ja. Also die Frage der zunehmenden Mitentscheidungs- oder Zustimmungsrechts, also die Entwicklung des Parlaments mehr und mehr, wenn auch zögerlich, in Richtung eines echten Parlaments, einer echten Legislative, wobei noch das Initiativrecht fehlt.